Ja, hallo, Siglisti Antifascisti, Folge 18 heute. Ich rede mit Scully, Ponex und Tassio Müller über ein Projekt, was Scully und Tassio im Moment vorbereiten und was später in diesem Jahr stattfinden wird. Ich würde sagen, vielleicht erzählt mal eine was über das Projekt so als Intro. Ich fange mal an, weil ich muss damit anfangen. Du bist ein alter Fontogenosse, aber nicht mal du kommst damit durch, mich Tassio zu nennen. Ich heiße schon Tadjo. Aber genau, das ist Entschuldigung. So, Entschuldigung das, zum 10. Mal. Ich will es ja eigentlich doch auch den Hörenden sagen. So, anyway. So, das Projekt, das Scully und ich dieses Jahr an den Start bringen, nennen wir Zukunftstrainingslager. Und die Erzählung fängt so ein bisschen beim Collapse Camp an, weil das war ein riesiger Erfolg, Collapse Camp letztes Jahr, ne? 900 Leute ungefähr, 108 Workshops und hat richtig viel Eindruck gemacht, hat wirklich viele Leute fürs Thema begeistert. Aber Scully und ich, wir sind ja beide ziemlich politisch exponierte Queers und Scully wohnt da in Thüringen und wird auch immer wieder von Nazis irgendwie angegangen und ich bin auch auf diesen blöden Nazilisten und die Junge Freiheit schreibt gerne irgendwie Exposés über den alten perversen schwulen Kommunisten aus Berlin. Und wenn wir an diese ganze Kollapsgeschichte rangehen, dann gehen wir nicht nur mit dem Gedanken ran, wir wollen mal darüber reden und wir wollen uns damit emotional auseinandersetzen. By the way, wir wollen damit emotionale Arbeit gar nicht kleinreden, aber die reicht uns halt nicht. Wir wollen halt auch praktisch in zukünftigen Katastrophen handlungsfähig werden. Und das Collapse Camp hatte ja den Untertitel handlungsfähig, solidarisch handlungsfähig in der Katastrophe. Und so toll das Collapse Camp war, sind wir, Scully und ich, sind damit dem Ziel näher gekommen, in Katastrophen handlungsfähige Gruppen zu haben. Gibt es queere Gruppen, die da sein können und intervenieren können, wenn Nazis den CSD angreifen? Gibt es wirklich Leute, die jetzt zum Beispiel beim Stromausfall in Steglitz oder in Teilen Berlins Anfang des Jahres nach dem Brandanschlag, die da hätten hingehen können und autonome Kommunikationsnetzwerke hätten aufbauen können? Noch nicht wirklich. Das heißt also, es wird auch dieses Jahr wieder ein Collapse-Camp geben, vom 5. bis 9. August. Und wir freuen uns auch, dass das stattfindet und hoffen, es wird richtig cool. Und unser Event, das Zukunftstrainingslager, wird vom 21. bis zum 27.09. stattfinden und ein bisschen was anderes versuchen. Wir wollen nicht ein großes Event mit ganz vielen Workshops, wo man sich gegenseitig beschnuppern kann und die Themen so ein bisschen anfassen kann, sondern wir wollen tatsächlich mehrere Tage lang trainieren, in Katastrophen handlungsfähig zu sein. Wir wollen Kommunikation trainieren. Das heißt, wir wollen einen Trainingskurs anbieten, wo Leute lernen, wie man so CB-Funk oder Radio oder LoRa-Mesh-Tastik aufbaut. Wir wollen Trainings entwickeln, wo Leute in der Lage sind, sich als Pride-Märsche zu verteidigen, Community Self-Defense zu organisieren. Wir wollen verteidigen, das war eine schlechte Formulierung, damit müssen wir aufpassen, hat unser Anwalt uns gesagt. Wir wollen in der Lage sein, sozusagen Formen von Community Self-Protection zu entwickeln. Wir wollen einen Kurs zu Medical and Trauma Support machen. Wir werden was zu Versorgung mit Nahrungsmitteln in der Katastrophe machen. Vier Tage Trainings in diesen verschiedenen Strängen und dann am Wochenende wollen wir das Ganze in Szenarien live durchspielen. Also nicht live Roleplaying, sondern das Gelernte in diesen Strängen in Szenarien durchspielen. Und die Idee ist, so ein einwöchiges Event zu haben. Was schon noch ein bisschen Investition ist. Er muss dann eine Woche Urlaub nehmen und es wird vermutlich auch TeilnehmerInnen-Beiträge geben, weil wir nicht wissen, wie viele Institutionen das Funding wieder kriegen. Aber wir glauben, dass wir damit mit so einem gewissen Commitment zu sagen, ja, wir machen da was, wir investieren da auch Ressourcen, uns eine Art von Aktivismus annähern, die, den Begriff mag ich so gerne von dir, die man diese mangelnde Ernsthaftigkeit bearbeitet, die mangelnde Ernsthaftigkeit des Wochenendaktivismus und des IL-Aktivismus, in dem ich auch lange dabei war. Sondern sagt, okay, die Zukunft wird mehr Risiken beinhalten, wir müssen uns darauf mehr vorbereiten, wir müssen uns auch gemeinsam trainieren mit anderen Leuten, damit wir dann mit denen handlungsfähig sind. So, das ist so ein bisschen die Idee dieses Trainingslagers. Und ich frage erst nochmal Scully, ob ich da jetzt was vergessen habe, weil das ist schon ein bisschen komplexes Projekt. ISCF fällt in der alten Hölle in Brandenburg statt. So, Scully. Vergessen hast du nichts. Ich glaube, um einen möglichen Kritikpunkt schon mal ein bisschen abzufedern, sollten wir immer noch dazu sagen, uns ist bewusst, dass wir in 4 Tagen und mit diesen 4 Themen weder alles dazu gelernt haben, noch irgendwie vollumfänglich Themen abgedeckt haben. Aber es ist ein Anfang und wir gehen so ein bisschen ran mit, auf jeden Fall müssen wir loslegen. Wir brauchen mehr und mehr Wissen Und wir werden es nie schaffen, in allen Bereichen hundertprozentig irgendwie vorbereitet zu sein, aber soll uns nicht davon abhalten, es anzufangen und es zu versuchen. Ich als großer Kritiker, ne? Von allen Ideen, die sowieso erstmal entstehen. Für mich ist dann natürlich erstmal weiterhin die Frage, ja, es gibt dann diese Workshops, aber daraus entwickeln sich ja noch gar keine Kollektive, etc., also Leute, die miteinander wirkkräftig arbeiten können. Weil eigentlich brauchen wir ja erst den Unterbau und dann den Überbau. Und vor allen Dingen das dauerhafte Training. So, ne? Also das muss ja ein dauerhafter Prozess sein. Man muss sich in Sachen rein spezialisieren und wie da die ersten Ideen von euch vielleicht so aussehen, bevor ich weiter mäkel. Ne, das ist eine völlig, völlig richtige Frage. Und eine Sache, die uns auch klar geworden ist, also wir müssen auch noch sagen, das ist für uns ein Riesenexperiment. Also wir organisieren gerade diese Trainings und wir müssen diese Szenarien am Wochenende bauen, die das irgendwie alles miteinander ins Verhältnis setzen. Das ist super komplex und wir wissen auch, dass es kein, also wir streben da nicht Perfektion an, aber wir streben mal einen Schritt ins Neue an. Ein Teil davon ist, dass wir verstanden haben, dass die, ich sag mal, die Organisierung der Teilnehmenden selbst ein Teil der politischen Arbeit ist. Ich sag dir mal, was unser Ideal, also Best-Case-Szenario wäre. Ich habe bei einer Veranstaltung in Tübingen vor letztes Jahr, habe ich so eine Gruppe von vier jungen Queers aus Reutlingen getroffen. Reutlingen, das im Südwesten Deutschlands, das ist, ich glaube, die Basis oder der dritte Weg. Eine von diesen schrecklichen Nazi-Parteien ist da relativ aktiv. Die AfD kriegt ja auch 20% in Bavü. So. Da werden also CSDs auch mal von Nazis irgendwie gehasselt, ob die jetzt eigentlich physisch angegriffen, aber halt irgendwie herausgefordert gegen Nazi-Gegendemos und so. Und die vier würde ich gerne fragen, hey, habt ihr Lust, da teilzunehmen in diesem Queer Self sozusagen Community Self-Protection Strang, Trainingstrang? Weil wir dann davon ausgehen könnten, dass die auch danach miteinander damit weiterarbeiten werden. Das heißt, wir wollen da schon Leute anziehen, die damit auch weiterarbeiten wollen. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass wir Leute lokal clustern können. Aber das ist, muss sich alles noch herausstellen. Aber basically, wir sehen das total und wir sehen, das ist eine der zentralen Fragestellungen des Projekts. Dann. Genau, und um da nochmal weiterzumachen, wir warten auch nicht unbedingt, dass Teilnehmende oder Interessierte auf uns zukommen, sondern, wie Tatjo schon sagte, ein Teil der Orga-Arbeit wird sein, Teilnehmende zu gewinnen. Und wir werden einfach gezielt, also Zeit darauf verwenden, gezielt Menschen und Strukturen anzusprechen, bei denen wir hoffen und glauben, dass mit dem Wissen was angefangen werden kann. Also wir organisieren ja jetzt diese Trainings oder basteln erstmal so die ersten Trainingspläne und erstellen die Inhalte jeweils mit 3 bis 5 Leuten, die auch wissen, wovon sie reden, also die sich auch auskennen auf dem jeweiligen Gebiet. Und die sind einbezogen auch in diese Teilnehmensuche. Also wo wir sie auch fragen, seid ihr in Strukturen organisiert? Könnt ihr uns Kommunikationskanäle öffnen in eure Strukturen für Menschen, für die das sinnvoll wäre? Der Idealzustand für uns wäre, wir haben Menschen, die schon in Strukturen organisiert sind, die kommen, weil sie sagen, hey, ich bin Klimaaktivistin, ich bin Antifa oder ich bin in der Nachbarschaftshilfe irgendwie organisiert. Das Thema Kommunikation interessiert uns. Wir würden irgendwie zu zweit oder zu dritt oder wie viel auch immer kommen, würden gerne teilnehmen und tragen das Wissen in unsere Gruppe und fangen dann bei uns vor Ort mal an, von mir aus ein Kommunikationsnetzwerk aufzubauen oder damit zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen der Grundgedanke, dass wir nicht besonders viele Einzelpersonen haben, die quasi einfach kommen können, sondern dass es Menschen sind, die was damit anfangen können und anfangen werden. Ja, von den Kommunikationsnetzwerken zum Beispiel, da haben wir ja die Tage schon privat drüber geschrieben, bin ich ja schon mal ein Fan, also zum Beispiel von Meshtastic, was ihr dann kannst ja du, wahrscheinlich... Kannst du das den Leuten kurz erklären, weil das ist immer sowas... Ja, weil total. Das taucht immer auf. Ihr müsst euch Meshtastic vorstellen wie ein Netzwerk, du hast einen kleinen Sender, den hast du zum Beispiel auf dem Dach stehen und der sendet zum nächsten Masten. Und du hast entweder einen extra, sieht aus wie so ein Pager mit so einer Antenne, der das Gerät ansteuert. Oder das kann, glaube ich, auch bis zu einem Kilometer von sich selbst an Reichweite rausknallen. Damit kannst du eben halt eine Art SMS-Kommunikationssystem aufbauen, was relativ interessant ist, weil diese Netzwerke schon so aufgebaut sind, dass sie komplett autark funktionieren. Ne? Ihr könnt, je nachdem, es gibt zum Beispiel von da, wo ich jetzt wohne, ich sag nicht ganz genau, wo ich wohne, irgendwo Großraum Frankfurt. Von da aus kann ich, wenn wir ein kleines Stück noch überbrückt bekommen, in Koblenz von Frankfurt aus bis nach Wuppertal eben halt mit diesem Kommunikationsnetz schon arbeiten. Also man kann sich dann schon anfangen, über eine Kilometerdistanz von 200 Kilometern, 300 Kilometer, keine Ahnung, auf jeden Fall Nachrichten zu schicken. Ohne dass irgendwer groß darauf Einfluss nehmen kann. Und gleichzeitig ist auch das Interessante, selbst wenn diese Nachricht abgefangen wird, Meshtastic ist bis jetzt so gut verschlüsselt, dass die für die einzelne Nachricht circa 20 bis 30 Jahre Stand jetzt noch brauchen, um diese zu entschlüsseln. Was es mit zu einer der sichersten Kommunikationswege überhaupt macht, weil es gibt keine Zwischenserver oder sowas. Das heißt, die Polizei muss auch in dem Moment diese eine Nachricht abgreifen. Ja, und damit ist das relativ, ein sehr relativ sicheres Kommunikationsmittel. Genau, und das ist eben, also zum Beispiel Dresden, correct me if I'm wrong, Scully, in Dresden haben die auch schon in so einer Nachbarschaft das aufgebaut. Also sind erstmal so Genossinnen unter sich und da kommen jetzt aber auch noch andere Leute dazu. Und Leute, die das gemacht haben, sind auch bei uns in der Orga drin. Also genau in dem Kommunikationsstrang, wir zumindest, ich sag mal, wo wir auch das Wissen lateinamerikanischer Guerillas einfließen lassen, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber das war jetzt irgendwie ein blöder, aber ich glaube, ich kann nicht sagen, wer da dabei ist. Auf jeden Fall sind Leute mit spannenden Erfahrungshintergründen dabei. Und die Idee ist halt tatsächlich, dass wir Leute halt eben, also CB-Funk, CB-Sprechfunk, Radio und so ein LoRa-Mesh System, dass wir den Leuten ermöglichen, sowas tatsächlich zu bauen. Dann stelle ich mir halt wirklich so eine Situation vor, wie eben diesen Stromausfall in Südwest-Berlin Anfang des Jahres, wenn dann da Leute hinkommen und sagen, hey, wir sind eine Gruppe von Menschen, die können hier es den Leuten ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. Wie geil wäre das denn? Wie viel Handlungsfähigkeit wäre das denn? Wie viel Solidarität und wie anders würden Leute uns Aktivisti da mal erleben? Das ist dann auch so ein Gedanke. Also wenn wir so in so Katastrophen handlungsfähig zu sein, das ermöglicht uns mal einen ganz anderen Zugang zur Gesellschaft als der, den wir jetzt haben. Weil jetzt haben wir immer diese Rolle, ihr macht hier Gesellschaft, du machst das und das und das falsch. Das ist ja auch alles richtig. Aber das, was wir halt auf den Zukunftstrainingslager lernen wollen, ist zu sagen, dann Sachen auch mal anders und solidarisch zu machen. Und wir glauben, dass wir da eigentlich was ganz Spannendes haben. Die Frage ist, kriegen wir Leute dazu, im September jetzt sozusagen noch eine Woche Urlaub zu nehmen? Und eben, ich muss noch sagen, also wenn wir von Teilnehmern in Beiträgen gehen, das kann sich schon um 200-300 Euro handeln. Das kann schon einiges sein, weil wir nicht davon ausgehen können, institutionelles Funding aus Deutschland zu kriegen. Und wir den TrainerInnen, mit denen wir da arbeiten, auch teilweise was zahlen werden wollen, weil wir nicht diese selbstausbeutende linken Szene weiterführen wollen. Das sind so die komplexen Fragen, die da anstehen. Aber das wollen wir wissen. Gibt es genügend, wir glauben, es gibt diese Leute, die solche Kurse belegen wollen. Ist natürlich eine spannende Frage immer wieder. Ich finde das erstmal auch richtig und wichtig, dass man wegkommt von diesem Selbstausbeutungstrip, weil wir müssen irgendwie nicht den Kapitalismus noch mehr idealisieren und verkörpern. Ein AZ, wo man zum Beispiel jetzt Repressionskosten oder sowas über die Einnahmen finanziert, nochmal dahingestellt, andere Geschichte. Aber in Selbstausbeutung sind wir ja wunderbar und ich finde es wichtig, sowas zu also solche Trainer zu bezahlen, Leute, die ihr Know-how damit hinbringen. Ich habe ja selbst das Problem, ich arbeite jetzt in einem Videokollektiv und ich kloppe mich mit den Leuten, ob ich dafür jetzt Geld bekomme oder nicht, weil ich sage, ich will kein Geld und die sagen, das ist Arbeit, du musst dafür Geld nehmen. kann's halt keinen erzählen. Und ich sitze da, ja, aber ich habe noch nie für sowas Geld genommen. Aber ich höre mal, da ist man mal gut in etwas, da wird's dann abgenommen, ne? Im Grunde höre ich eine relativ positive Sichtweise dazu. Das Einzige, wo ich natürlich grundsätzlich immer Kritik äußern werde, ist der Aspekt, Sicherheit. Wenn man Sicherheitsnetzwerke aufbauen möchte, da ist es eben halt schwierig. Also ich mache seit gut 15 Jahren Kampfsport und bin aber nicht in der Kampfsportszene, sondern immer in selbstorganisierten Gruppen natürlich unterwegs gewesen. Und alle Trainer, die ich bis dato kennengelernt habe, die schütteln vehement den Kopf, auch bei Antifa-Camps und sonst was, wieso Leute dort Selbstverteidigungskurse über ein Wochenende anbieten, weil diese brandgefährlich sind, weil man den Leuten eine falsche Art der Sicherheit eben halt beibringt. Diese Leute fühlen sich dadurch dann selbstbewusster und sicherer und in der Situation, wo man dann aber eben halt ein Fascho gegenübersteht. Naja, das sind auch Kampfsportler. Die machen das nur eben halt, oder viele von denen sind Kampfsportler, machen das eben halt nur auch schon sehr lange und sind von 2 bis 3 Handkniffen wenig überzeugt, ne? Genau, das haben wir auf dem Zettel. Da ist auch unser Herangehen eher so, dass wir sagen, wir wollen einen Großteil der 4 Trainingstage in diesem Themenstrang darauf verwenden, das gemeinsame Bewegen einfach auch, also das in der Gruppe agieren, weil uns auch bewusst ist, wenn wir über Schutz und Verteidigung reden, ist die beste Verteidigung, dass es gar nicht erst zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt. Und da denken wir eher in die Richtung, also natürlich muss man auch mal trainieren, also du kannst nicht eine Gruppe schützen oder dich auch nicht irgendwie als Gruppe vielleicht bewegen, wenn man nicht selber natürlich zumindest so ein paar Grundlagen als Einzelperson auch hat. Also wo gehe ich mit meinen Händen hin oder wie auch immer, um Dinge abzuwehren. Aber wir wollen sehr schnell weg von diesem, wir lernen Selbstverteidigung als Einzelperson hin zu diesem kollektiven Schutz und den vor allem denken über als Gruppe zusammenbleiben, in einer Gruppe sich schützend von mir aus vor eine andere stellen und aber da durch gemeinsame Bewegung, durch gemeinsames Auftreten so einen Eindruck machen, dass es gar nicht erst zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt, denn besseren Schutz kann man nicht haben. Also das ist eher so der Ansatz, den wir da im Kopf haben, weil uns klar ist, dass man mit 5 Schlägen oder Tritten nicht so weit kommt, wenn auf der anderen Seite auch trainierte KampfsportlerInnen stehen. Also genau, ich möchte doch gar nicht so sehr auf den, also der Sicherheitsaspekt auch der Teilnehmenden, das ist uns allen klar, wichtig, das ist uns klar im Orga-Prozess, wichtig, was Kalle nochmal gesagt hat, wir reklamieren nicht für uns, dass man nach so einem 4-tägigen Training in den Bereichen, die man da trainiert, irgendwie eine Expertin ist oder alles kann. Wir wollen 2 Sachen ermöglichen. Einmal wollen wir Sachen zusammen lernen und das Gelernte dann in einer intensiven Situation auch praktizieren können. Ich fange mal da an. Klimacamps hatten ja, also ich glaube alle, die in diesem Call sind, in diesem Podcast, die wir sprechen, die kennen alle die Intensität der gemeinsamen Erfahrung in der Aktion. Also ich habe, das hat Scully jetzt schon 100-mal gehört, Aktionen sind für mich sozusagen so ein bisschen wie Eintöpfe. Du hast einen großen Topf und in den schmeißt du dann die ganzen Aktivisti rein, also die ganzen Gemüses. Und die Intensität der Aktion ist sozusagen die Hitze, die du unter dem Topf zuführst, damit aus diesem ganzen Gemüses ein geiler Eintopf wird. Und die Intensität liegt halt in der Konfrontation mit den Cops, im Durchfließen der Ketten, in der Auseinandersetzung mit den Nazis, im Besetzen der Bagger. Das ist auch das, was irgendwie Bewegung herstellt. Und das hat diese neue Call-Ups-Bewegung gar nicht. Wir können ja gar nicht sagen, hey, wir organisieren jetzt mal eine Katastrophe. Das wollen wir ja nicht. Deswegen wollen wir im Grunde so eine Art, also so, wie würde ein Trainings- und Aktionslager aussehen, das so eine Intensität herstellt, nach der die Leute sagen, ja, ich will jetzt mit diesen Menschen auch weiterarbeiten. Denn das ist eben der letzte Punkt, den ich machen will. Wir denken ja eben nicht nur an ein paar Tage Training, wir wollen das auch jedes Jahr weitermachen, aber wir wollen da funktionieren, dass da funktionierende Gruppen raus entstehen, im Idealfall. Das wäre natürlich auch noch, also abgesehen davon, dass mit den Gruppenbewegungen finde ich gar nicht so falsch. Das ist zum Beispiel ein Problem von vielen Leuten, die Kampfsport machen, weil die sind ja, die kennen ein 1-gegen-1, ne? Aber wie man sich in Gruppen bewegt, davon haben wir zum Beispiel auch wenig Ahnung. Das finde ich sehr gut, dass sowas sehr wichtig ist. Das haben wir jetzt zuletzt ja in Frankreich gesehen, wo eine größere Gruppe Nazis, Antifas angegriffen hat. Wobei auch ein Faschist hinterher im Krankenhaus verstorben ist. Und da sehen wir schon, wie wichtig eben halt dieses Gruppenverhalten ist, weil die Faschisten waren bewaffnet und in Überzahl. Das Ergebnis kennen wir jetzt leider. Insgesamt finde ich aber auch sehr interessant natürlich für so ein Camp, wenn man sich auf Sachen vorbereitet, das, wo wir uns ja drauf oder da, wo wir ja drauf hinsteuern, zur Wehrpflicht und Ähnlichem. Auch da habt ihr natürlich mit diesem Camp riesige Anknüpfpunkte, weil das sehe ich auch als vollkommene Katastrophe an, wie man sich diesem vielleicht entziehen kann. Kam mir gerade nur in den Kopf rein, so, ne? Nicht von wegen, müsst ihr jetzt machen, aber dass man zum Beispiel auch für sowas kleine Workshops oder sowas organisieren kann, wie man sich dem entzieht. Das finde ich durchaus spannend. Haben wir tatsächlich noch gar nicht mitgedacht. Ist, glaube ich, auch tatsächlich jetzt nichts, was. Ich weiß gar nicht, ob es da schon so viele Optionen gibt, außer erstmal zu sagen, wir lassen uns nicht mustern und, keine Ahnung, tauchen ab oder so. Aber finde ich einen legitimen Punkt, weil stimmt, ich meine, schneller und tiefer in der Katastrophe stecken, als wenn man eine Uniform anhat und vielleicht irgendwo hingeschickt wird, kann es manchmal ja nicht gehen. Genau, also wir stellen uns dieses Trainingsformat ja auch als ein jährlich wiederkehrendes vor und wir hoffen auch, dass wir das im Grunde exportieren können und dass es auch kleinere Varianten von geben wird. Wir wollen eben wegkommen von diesem Art von Aktivismus. Ich meine, da gab es jetzt auch schon häufig bei uns im Podcast die Kritik. Diesen interventionistischen Aktivismus, wo eine kleine Decke von Kadern, von denen die Hälfte in NGOs und Stiftungen angestellt sind, sage ich als jemand, der 11 Jahre in der Stiftung gearbeitet hat. Aktionen organisieren für Leute, die am Wochenende dahin fahren und dann nach Hause fahren, and that's it. Wir müssen ja eine Art von viel involvierterem Aktivismus, vielleicht heißt es ja gar nicht mehr Aktivismus, eine viel involviertere Art der gesellschaftlichen Praxis an den Start bringen. Und das ist halt unser erster Versuch, mal in diese Richtung zu gehen, auch von einer Art von Aktivismus, die vielleicht Punex, Scali und ich gar nicht mehr so kennen. Und deswegen, René, du warst jetzt bisher so still. Ich wollte dich mal fragen, du bist in unserer Runde der mit der meisten Erfahrung und warst vermutlich. Also du musst. Ich kann mir vorstellen, dass du zumindest auch mit Leuten geredet hast, die schon mal auf irgendwelchen Trainingscamps waren. Müssen nicht unbedingt PFLP-Trainingscamps gewesen sein. Aber was hältst du denn von diesem Experiment, das wir hier gerade gepitcht haben? Ich finde das ganz gut. Und so in der Form gab es das auch noch nicht, glaube ich. Schon in 100 andere Formen, aber. Was mir so beim Zuhören eingefallen ist, man bräuchte eigentlich auch ein Brainstorm über, was man eigentlich alles braucht. Und da geht es echt um Basics, ne? Und Punex war ja auch öfters da. Da kann ich zum Beispiel denken an ein Camp wie Idomeni, wie es am Anfang war. Das war ja ein Löwescamp. Später auch in Bosnien. weil das haben wir da auch gemacht. Erstmal aufgelistet, um das auch zusammen mit Geflüchteten besprochen. Was braucht ihr eigentlich und was ist jetzt wirklich angebracht? Und das ist nämlich gehörig viel. Das wird man wahrscheinlich nicht alles schaffen können. Aber man wird dadurch schnell erkennen, dass jemand sagt, oh, das könnte ich und da weiß ich was. Und so, ne, sicher, wenn man das im Stadtteil macht oder so oder im Dorf oder was auch immer. Weil das fehlt oft. Oft fangen Leute einfach an und haben eigentlich gar keine Ahnung, wo sie hinwollen. Das haben wir vor allem in der geflüchteten Arbeit auf dem Balkanroute oft gesehen. Als dann neue Gruppen kamen, die fingen einfach an, irgendwas zu machen und machten dann Sachen, die aber eigentlich gar nicht gebraucht wurden. So, ne? Und das heißt also im Umkehrschluss zurück zum Stadtteil oder Dorf, man braucht Kontakte vor Ort, wo man erörtern kann, wer jetzt eigentlich was genau braucht. Wer braucht welche Medikamenten? Wer hat irgendwelche Sachen, wofür er unbedingt Strom braucht? Ich zum Beispiel, wenn das hier wäre, bräuchte Strom für mein Schlafapnoe-Gerät, sonst wäre es ganz schnell vorbei mit mir. Und so solche Sachen. Und das fehlt oft. Es wird oft ganz enthusiast angefangen und man vergisst, die Leute zu fragen, die das betrifft. Nächstens würde ich dann. Ich kann euch da auch nur sagen, das ist nämlich etwas, was sehr oft gemacht wird. Ich weiß nicht unbedingt, wo das immer herkommt. Aber das, was ihr als erstes nicht mit runterbringen müsst, ist ein Haufen Klamotten, also ein Haufen Anziehsachen. Ne? Das ist so ein typisches Ding, man hört, da ist ein Krisengebiet und das Erste, was ich mache, ist, meine abgetragenen Jeans da wegzugeben. Und du denkst, ja okay, aber die brauchen Mörtelputz für ihre Wände. Die können jetzt wirklich nicht viel damit anfangen, weswegen tatsächlich das Erste, was man lernen muss in solchen chaotischen Situationen, in Krisengebieten oder sowas, ist eventuell auch eine Person, die einfach mal vorfährt, Kontakte eben halt aufbaut und sagt, okay, das und das können wir machen und die Leute müssen sich eben halt so ein bisschen auch anfangen zu spezialisieren. Etwas, was zum Beispiel ja das SICK-Kollektiv in Wuppertal gemacht hat, ist, ja okay, die Sommer werden wärmer. Wir bauen jetzt hier für die Stadt Pläne, wo man Trinkwasser bekommt. Dann gibt es Pläne, wo es Kälteschutzräume gibt und so weiter und so fort. Auch diese Basics müssen organisiert werden und zwar bevor die Katastrophe, also bevor 50 Grad da ist, so, ne? Auch bevor 40 Grad da ist. Und auch dafür, also auch da muss man die Leute eben halt antreiben, dass sie es selber machen kommen. So, ne? Absolut, mir fällt noch, also wir haben es jetzt beim Camp, weil wir müssen uns ja auf ein paar Themen irgendwie festlegen, sind Tachi und ich quasi so rangegangen, was braucht man unserer Meinung nach erstmal in der Katastrophe oder was wäre das, was uns zuerst einfällt? Schutz, Essen, Kommunikation und gegebenenfalls irgendwie medizinische Hilfe. Deswegen sind wir so auf diese vier Themenstränge gekommen. Wir haben ja so eine kleine Politgruppe mit noch zwei anderen Menschen aus der Collapse Camp Orga und die arbeiten oder die sind auch dabei, denn die hatten auch genau diese Idee. Also wir einerseits mit dem Camp oder mit dem Trainingslager so ein bisschen an Strukturaufbau im Sinne von wir trainieren erstmal ein paar Leute und die geben das möglichst bitte weiter und so wird das Netz größer. Und die haben eine Idee, da sind sie jetzt auch erstmal so beim Konzepte schreiben und gucken, wie man das umsetzen kann. Aber das geht genau in die Richtung, dass man mal vor Ort geht, auf Einladung quasi, in bestimmte Städte und dann dort einfach mal guckt, okay, ihr seid eine Region, bei euch ist vielleicht am ehesten die Hitze ein Problem oder bei euch ist am ehesten steht das nächste Hochwasser vor der Tür. Und von dort eben mal mit den Leuten, die da am Start sind oder die sagen, das interessiert mich, möchte was tun, genau das macht, was Punix gerade gesagt hat. Wir gucken mal, was ist vor Ort, was sind die Bedarfe und wie kriegt man das mit dem, was da ist, möglichst gut oder möglichst viel irgendwie abgedeckt. Das geht, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung. Und eine Sache noch, bevor Tacho dran ist. Bei unserem Strang, der sich mit Lebensmittelversorgung und Logistik beschäftigt, ist, haben wir jetzt auch festgestellt, es ist genau das erstmal wichtig, dass man am Montag, wenn man anfängt, sind die von sich aus jetzt drauf gekommen, wir müssen so ein Mapping machen. Also gucken, was haben wir einerseits im Veranstaltungsort schon da, sei es an Küchenstrukturen und sonstigen Sachen. Und was ist in der Umgebung, wo wir vielleicht Lebensmittel oder irgendetwas herbekommen könnten? Was können wir dafür vielleicht im Tausch anbieten? Und dann auch mal losgehen. Das ist voraussichtlich Teil des Trainings, da mal losgehen und mal sehen, was man da so aus der Umgebung sich besorgen kann, ohne jetzt, also Supermarkt ist die letzte Option, aber ne, um genau da mal zu gucken, dass man einfach lernt und ein Gespür dafür bekommt, wenn das und das eintritt und ich muss das und das irgendwie organisieren, wo fange ich an, wo gucke ich zuerst hin und wie geht's dann weiter? Und ich würde mal an diesem, also wir haben ja den Begriff Trainingslager, aber wir reden ja ständig davon, wie wir Leute dazu bringen, sich anders zu verhalten. Also Punex und René, ich habe gerade davon gesprochen, man muss erstmal, wenn man so Community Support macht, muss man erstmal hinfahren und erstmal lernen, was die Bedürfnisse der Community sind. Wie kommuniziere ich da? Was sind da die Fallstricke, die ich zu beachten habe? Was auch eine der Sachen ist, die wir, wie ich es gerade gesagt habe, in unserem Versorgungs- und Logistikstrang trainieren wollen. Ich komme auf diesen Begriff Training zurück, weil in den letzten Gesprächen, die wir in dieser Runde hatten, sind wir immer wieder an den Punkt gekommen, dass die Arten von Aktivismus, die wir zurzeit an den Start bringen, einfach nicht mehr, dass unser eigenes Business as usual einfach nicht mehr funktioniert. Das ist nicht, dass es eine mangelnde Ernsthaftigkeit demonstriert, dass es der faschistischen Drohung nicht angemessen ist, dass es zu viel noch darauf hinausläuft, irgendwelche appellativen Politikformen durchzuexerzieren, wie Klimastreiks und so, die nichts mehr bringen. Und wir kommen immer dazu, wieder an den Punkt, wo wir sagen, die Leute müssen mal anders anfangen, sich anders zu verhalten. Und es gibt da sicherlich eine ganze Reihe von Wegen dazu. Wir glauben eben, dass unser Zukunftstrainingslager soll ein Schritt auf diesem Weg sein. Dass wir lernen, Aktivismus anders zu denken. Dass wir eben wieder sagen, okay, wenn ich zu sowas hingehe und da was lerne, dann geht es darum, dass ich mich mit anderen Menschen zusammentue und das dann praktisch noch weiter trage, weiter organisiere, weiter im Alltag umsetze und nicht einfach nur, ich gehe da hin und mache was und dann wird irgendjemand anderes sich darum kümmern, dass es gut wird. Diese Grundverschiebung weg vom Appellativen hin zum Selbstmachen, die wollen wir da halt so ein bisschen lernen. Und ich glaube, das ist der ganz zentrale Begriff, so trainieren oder halt doch lernen. Wir müssen wirklich lernen, anders, politische Praxis anders zu denken in Kollaps und Faschismus. Das ist, glaube ich, so unser Pitch im Grunde. Das ist auf jeden Fall so. Und ich finde das auch sehr gut. Wir haben eine Zeit lang das hier im Stadtteil versucht, aber hatten dafür ein Infocafé, was aber sehr nach außen Richtung Nachbarn und Nachbarinnen gewirkt hat. Also sprich, nicht immer so Szene-Sprache, sondern Sprache, die sie auch verstehen. Ah. Das hat auch sehr gut funktioniert. Leider mussten wir dann bei alle Corona-Strapazen irgendwann den Laden zumachen, weil es finanziell halt nicht machbar war oder nicht mehr machbar war und wir immer unabhängig gearbeitet haben. Also sprich, wir wollten keine Hilfe mehr annehmen vom Pater Staat und so weiter. Naja, danach bin ich ja krank geworden, konnte es also auch nicht mehr neu aufbauen danach, weil ich einfach nicht mehr fit genug bin. Aber das ging im Prinzip schon in der Richtung. Wir haben zum Beispiel, als hier massenweise Leute in der Corona-Krise ihren Jobs verloren haben, weil die Gastro zumachten und dann die ganze Midi-Jobber von heute auf morgen arbeitslos waren, hatten wir zwar den Laden zu, aber wir haben vor dem Laden dann zum Beispiel Lebensmittel verteilt, Hygieneartikel und so weiter, kam dadurch natürlich auch sehr viel in Kontakt mit die Umwohnenden und das hat für mich schon in dem Sinne gut gewirkt, dass wir auch einmal sahen, dass da ein reger Austausch war mit Nachbarinnen und das ist das, wo wir hin müssen, wenn wir irgendwas auf die Reihe kriegen wollen. wenn es tatsächlich alle Bedingungen sich noch dramatisch verschärfen. So, und in den letzten Gesprächen, die wir hatten, haben wir das schon wieder gesagt, wir müssen diese Art von Aktivismus eben erlernen. Und du, René, hast damit auch viel Erfahrung und ich bewundere dich und auch Punex All für eure Arbeit extrem, also was ihr da mit euren Cars for Hope. Einfach so, wo ihr halt Sachen an die Front in der Ukraine, also hinter die Front in der Ukraine gebracht habt, da riesen Bewunderung für. But let's be honest, die meisten Menschen, die sich so ein bisschen auch als Linke, Linksradikale und Aktivisten sehen, haben eben nicht so eine Praxis. Und deswegen, was ist der Schritt? Wie kriegen wir die Leute von dem, ich fahre zweimal im Jahr, einmal zu einer AfD-Blockade und einmal zu einem Klimaprotest in Zwein, hin zu dieser Art von involviertem praktischem Aktivismus? Scully und ich glauben halt, dass es auch damit anfängt, indem wir Leuten Skills vermitteln, mit denen sie dann auch dann nützlich sein können. Also eben wie zum Beispiel, deswegen benutzt er das Beispiel dieses Kommunikationskurses. Also wenn man da als Gruppe nach Steglitz gekommen wäre und gesagt hätte, hey, wir können euch da ein LoRaWAN-System jetzt mal gerade irgendwie hinstellen, das hätte die Leute, dann connectet man da auch nochmal anders. Und klar, das ist vielleicht nicht die lokale Community, aber genau das kann man ja auch in der Community dann erzählen. So, hey, das können wir machen, wenn das passiert. So, das ist dann ist man auch ein attraktiver Vernetzungspartner und Gesprächspartner für andere, wenn man denen helfen kann. Ja, man muss erstmal weg. Davon natürlich, dass man sich selber als was Besseres sieht, weil man irgendwie politisch aktiv ist. Das ist ja Bullshit. Passiert aber gerade in der Szene immer wieder. Gibt auch Leute, die dagegen arbeiten, aber ich höre es immer wieder. Hinzu in die Nachbarschaft reingehen, um halt die Fragen, die man erörtern muss, zu erörtern. Ich kann mir auch vorstellen, dass vor so einem Projekt, wie ihr das vorhabt, ist es vielleicht ganz interessant, Sachen zu lesen in der Vorbereitung. Vielleicht wird das auch schon gemacht, das weiß ich ja nicht. Wie zum Beispiel die selbstorganisierte Initiativen, die immer wieder in den Staaten bei Hurricanes und so weiter agieren. Wie die arbeiten, da gibt es relativ viel Info zu. In Spanien gibt es das natürlich auch. Man hat das in Valencia zum Beispiel gesehen. Weil ich glaube, dass man von solchen Initiativen auch noch richtig viel lernen kann. Ich glaube auch, also insgesamt politisch aktiv. Viele sagen ja auch erstmal, sie sind politisch aktiv und gehen dann auf Demos. Das macht ja erstmal keinen politischen Aktivismus aus. Abgesehen davon sollten wir generell weggehen von Aktivismusgedanken und hingehen zum Bewegungsgedanken wieder, ne? Und das sage ich als Anti-Bewegungsmensch. Aber wenn man diese Kämpfe so führen möchte, dann muss einem eben halt klar sein, dass das alles mit Arbeit verbunden ist. Also ich nenne mich ja nicht linksradikal, um dann ans bestehende System festzuhalten, und dementsprechend komme ich ja viel schneller zur Selbstorganisation hin, ne? Weil ich dann ja darauf angewiesen bin, mich selbst zu organisieren. Klar, wir leben alle in Kapitalismus und haben eine Art und Weise des bürgerlichen Lebens. Ansonsten würden wir verhungern, weil wir sind hier nicht in Griechenland oder Spanien momentan, beziehungsweise es gibt ja einige Kommunen hier, aber nicht so viele. Ich glaube, wir müssen uns eben halt bewusst sein, dass wenn wir diesen Weg gehen möchten, dass wir ihn auch tatsächlich gehen müssen. Niemand wird uns diesen Weg entlang tragen. Es hat auch was mit Erwartungshaltungen zu tun. Ne? Wir haben zum Beispiel öfters das Problem gehabt, wenn Leute zum ersten Mal mit uns auf die Balkanroute gefahren sind, dass sie unzufrieden waren, weil sie für ihr Gefühl am ersten Tag nichts gemacht hätten. Die haben nicht verstanden, obwohl wir das immer wieder thematisiert haben im Vorfeld, wir kommen da an, wir nehmen bewusst nicht so viele Sachen mit und dann legen wir Kontakte, reden mit den Leuten über was sie brauchen. Und dann fangen wir an, die Sachen zu organisieren. Aber das schafft man nicht in einem Tag alles. Also verteilen wir zum Beispiel nicht viele Sachen am ersten Tag. Und das muss man Leute klar vermitteln, um wirklich effektiv agieren zu können. Auch im Katastrophenfall musst du erstmal wissen, was gebraucht wird. Es macht keinen Sinn, um alleine mit 3-4 Leuten sich da Gedanken drüber zu machen und dann einfach mal zu machen. Das ist völlig sinnfrei. Genau. Ich würde aber noch sagen, dass, also als jemand, der lange auch so Sachen wie, ich habe 15 Jahre in diesem, 15, 20 Jahre in diesem postautonomen Aktivismus verbracht. Und als du, Punex, gerade irgendwie sagtest, na, man ist ja nicht linksradikal, um dann irgendwie das Bestehende zu erhalten, wollte ich kurz frotzeln, aber sag das nicht der IL. Das wäre vielleicht ein zu bitchiger Kommentar. Aber dann ist dieser Postatomaktivismus, der arbeitet sich ja ganz stark am Bestehenden ab. Und dann konstruieren wir halt, und ich meine, ich habe ja diese Kampagnen mitdesignt teilweise, dann konstruieren wir halt so Momente symbolischer Handlungsfähigkeit in so einer Baggerblockade. Und ich bleibe dabei, das sind sozusagen mit die krassesten Momente meines Lebens gewesen. Und das Problem ist aber, dass wir diese Art von symbolischer Eintageshandlungsfähigkeit so ein bisschen zum Standard politischer Handlungsfähigkeit im Allgemeinen gemacht haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, und das bezog sich schon auf das, was du gerade gesagt hast, René, weil das, man, ich glaube, wir haben den Leuten vermittelt, so, ich mache dann halt was und dann ist da gleich so ein Handlungsfähigkeitsgefühl dabei. Und das ist halt auch ein spezifisches Feature einer Art von Aktivismus, die vielleicht gar nicht mehr so gegeben ist, die gar nicht mehr so möglich ist oder Sinn ergibt. So ungefähr, ja. Ja, ich denke also, es ist nicht immer falsch, um an einem bestimmten Punkt das symbolisch herzustellen, aber es darf da halt nicht drin verharren bleiben. Oft bleibt es da drin hängen. Oder ist es das dann überhaupt? Ne? Und danach kommt ein großes Loch und das darf halt nicht sein. Und das setzt aber auch voraus, dass es irgendwie eine Dynamik gibt, gesellschaftlich, aber auch medial, wo du Schritte nach vorne machen kannst. Und das sehe ich nicht mehr gegeben. Ich sehe das so, dass wir allerhand zu tun haben, um überhaupt die schwarzeste Seiten durchzustehen und so viel wie möglich Leute zusammen mit so viel wie möglich Leute irgendwie die dunkle Tage, die meiner Meinung nach bevorstehen, halt schlichtweg auch überleben. Also es geht um ganz andere Sachen gerade. Ich bin gerade etwas still, weil ich gerade eine Nachricht bekommen habe von einer Person, die der sehr daran gelegen ist, dass es dieses Camp gibt und die total überzeugt ist von dieser Idee. Und ich musste gerade mal so ein bisschen schlucken. Ich glaube, das kann ich jetzt nicht hier offiziell verkünden, aber ich bin gerade, wow. Oder soll ich sagen? Sag mal, Tacho. Es geht um David. Du kannst dir denken, in welche Richtung es geht. Soll ich sagen? Nein, sag's noch nicht. Ich sage einfach, dass wir auf jeden Fall interessanten Support für unser Projekt haben. Total interessanten Support. Dass es interessante internationale Resonanz gibt. Und lass es uns dabei mal belassen, liebe Genossin. Genau, das sind operative Details. Mit einer Nachricht und mit einer Idee, einem Angebot, wo ich gerade so dachte, ich brauche tatsächlich einen Schnaps, aber Also, um das jetzt mal kurz in die Geschichte einzubauen, Tor Punex wollte auch was sagen. Und also es gibt viel Support und Resonanz für dieses Ding, auch international, was uns total Freude bereitet. Toll, genau. Aber dann überlassen wir es gerade mal kurz. Ja, Fisse, alles gut. Und Punex, und dann berichte ich gerade mal weiter. Es ist schön, dass Tagio, du in die Richtung geschossen hast, in der ich auch geschossen habe, also in die ich auch geschossen habe. das ist halt der Vorteil, dass ich halt dann doch jetzt 17 Jahren in autonomen Kreisen unterwegs bin und zum Glück nicht zu den Postautonomen gekommen bin. Weißt du, ich saß auf Baumhäuser und habe eben halt Ende Gelände an uns vorbeilaufen sehen und dachte, ja, viel Spaß in der Grube. Ey, Digga, jetzt, wenn ich sage, ist das so, wenn Scully und ich Ende Gelände dissen, ist das okay. Da war niemand dabei, sie ist immer dabei. It's like, you know, it's ich like, liebe Ende Gelände bis heute. Ich liebe Ende Gelände auch bis heute. Ich darf nicht sagen. Ich war einmal bei Ende Gelände drin und bin bei einer Aktion dabei und war danach einer der teuerst bestraften Aktivisten, die es bis jetzt bei Ende Gelände gab. Oha. Das wusste ich ja nicht. Ja, die wollten mich freisprechen. Ich war da anderer Meinung. Aber Phonex und ich waren auch mal in den Endegeländekessel, beziehungsweise wir sind von außen reingegangen, haben die Leute ein paar Sachen gegeben, die sie brauchten und sind dann wieder rausgelaufen und haben danach recht herzlich gelacht, dass man immer noch über den Kessel gesprochen hat. Also nach dem Motto, der ist ja so durch wie bis zum Gehtnicht mehr. Ein Spaghetti-Sieb. Und da gab es dann auch so ein Info-Point, ne, von Ende. Nee, ihr könnt da nicht rein, da ist ein Kessel. So, ja, werden wir mal sehen, ne? Wir haben dann so eine umziehende Bewegung gemacht und sind dann einfach durchgegangen. Von daher, dass wir immer ein bisschen Probleme haben mit Ende Gelände. Die Organisierungsstrukturen halt mal widersetzen, sozusagen, wie viel da jetzt gerade von Ende Gelände kommt, wie viel Ende Gelände so unglaubliche Schule für Aktivisten in Deutschland, und da will ich auch nichts Schlechtes drauf kommen lassen. Mein Punkt war sozusagen, dass eben die Art der Handlungsfähigkeit, die wir da produziert haben, die ergab nur Sinn, als es halt auch noch politische Horizonte wie einen Kohleausstieg gab. Und den gab es halt mal eine Zeit lang. Aber diese Horizonte gibt es halt jetzt nicht mehr. Und deswegen ist es halt... Das habe ich gerade auch bestätigt. Genau, richtig. Und deswegen gefällt sich der Chor. Ich will nur sagen, ich will jetzt auch nicht Ende Gelände hatte. Ende Gelände war nicht falsch. Und je nachdem, was jetzt dieses Jahr passiert, ist es auch noch nicht falsch. Aber der Punkt ist halt, dass der politische Kontext ein anderer ist und dass deswegen die Handlungsfähigkeit, die in so einer Aktion produziert wird, halt nicht mehr... dass die so einen tendenziell illusorischen Charakter haben kann, wenn es halt wieder rein appellativ ist. Wenn da Sabotage-Elemente drin sind, dann wäre das sicherlich was anderes. Genau. Dabei belasse ich es mal, sonst werde ich mich vom Kopf und Kragen. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Das glaube ich auch. Meine größte Kritik war an Ende Gelände ja auch viel mehr dieser Event-Charakter als das, was sie eigentlich an Aktionen gemacht haben. Also die Aktion fand ich gar nicht schlecht. Sie waren nur zu selten. Die hätten einmal im Monat sein müssen, ne? Stimmt, damit ja. sie effektiv sind. Das stimmt, das sage ich auch immer heute. Wir müssten solche Aktionen gefühlt jeden Tag in 5 Städten machen und dafür haben wir ja längst nicht mehr die Kapazitäten. Und deswegen bin ich ja dann immer auf dem Punkt zu sagen, oder wir müssen es eskalieren. Aber ja, das ist vielleicht wieder ein anderes Thema. Ja, aber ich möchte noch zurück zu eurem Projekt. Mal Ende Gelände, alles gut und schön. Sie haben auch sicherlich eine wichtige Rolle gespielt. Aber ich denke, der jetzige Zeit ist ein anderer. Alles geht auch immer schneller. Ja, ich weiß nicht. Also ist für mich gerade nicht so wichtig, Ende Gelände, sage ich mal so. Was mich ja, noch interessiert, ja? Nee, ich sage, für viele andere ist es, glaube ich, jetzt wichtig, aber ich glaube, auf dem Track, auf dem wir gerade sind, in der Diskussion vielleicht gerade nicht. Aber es wird auf jeden Fall für Leute noch sehr wichtig sein dieses Jahr. Aber, sorry. Ja, das denke ich auch, aber ja. Ich sag mal, ich spreche mal für mich gerade nicht. Was mich noch interessiert ist, wenn man sagt, dass man macht diesen Camp, Leute kommen dahin, aber man möchte eigentlich, dass es danach weitergeht in der jeweiligen Dörfer, Städten, Stadtteile und so weiter. Wird da dann nur darüber gesprochen oder gibt es auch Tipps, wie Leute das vor Ort quasi fortsetzen können? Das ist einer der Punkte, beim Zukunftstrainingslager, das ist einer der Punkte, an denen wir jetzt gerade arbeiten. Also wir glauben, dass das je nach Trainingsstrang sich ein bisschen unterscheiden wird. Also zum Beispiel wollen wir bei dem so einem Community Self-Protection-Strang tatsächlich zuerst mit Queers und vor allem mit Transmenschen sprechen. Also das ist, da kann man auch als Hetero-Ally dabei sein, aber das wollen wir schon sehr stark auf queere Community fokussieren, da auch mit queeren TrainerInnen viel arbeiten. Und da glauben wir, dass es wahrscheinlich, weil auch dieser Anlass, lasst uns mal zusammentun, um irgendwie so eine Art symbolische Selbstverteidigung von CSDs zu organisieren. Also wir glauben jetzt nicht, dass man, stellt euch das eher so vor, also weniger, dass man da als Kampfgeschwader hingeht, stellt euch eher so eine queere Hacker vor, die dann irgendwie vor den Nazis gemacht wird. Aber zum Beispiel, also wir glauben, dass wir da auf schon kohärentere Community-Strukturen zurückgreifen können in der Organisierung und im Empfinden der Teilnehmenden. Das wird vielleicht bei Kommunikation oder landwirtschaftlicher Versorgung anders sein. Also landwirtschaftliche Versorgung, sorry, der Strang heißt Versorgung, Nahrungsmittelversorgung und Logistik. Das klingt ein bisschen hölzern. Der Strang, da soll man halt lernen, was passiert, wenn das Essen weg ist. Wie organisiere ich eigentlich Essen für Leute? Was sind da die Punkte, wo ich hin muss und so weiter? Wie wir daraus dann funktionierende lokale Gruppen, also daraus, da die Entstehung funktionierender lokaler Gruppen ermöglichen, da arbeiten wir gerade noch dran. Deswegen sage ich ja auch, da ist viel Experimentcharakter. Und allein jetzt eben die Suche der Teilnehmenden, so dass es zum Beispiel regionale Cluster gibt, was halt optimal wäre, ist eine der Aufgaben der nächsten Wochen. Also leider nicht der nächsten Monate, sondern der nächsten Wochen. Weshalb auch bei, also wenn ihr diesen Podcast hört und Interesse habt, Scullys Blog heißt auf Steady Disrupt, meiner heißt Friedliche Sabotage, da könnt ihr uns kontaktieren, meldet euch, wir haben jetzt schon Gespräche mit potenziellen Teilnehmenden, genau, wir antworten gerne auf alle Fragen. Aber basically, wir haben noch keine Antwort auf die Frage, wie wir da wirklich Gruppen ermöglichen werden, aber wir arbeiten mit Hochdruck dran, facilitaten werden so. Ich poste den Link zu den beiden Blogs in den Shownotes. Super, vielen Dank. So, ihr Lieben, ich muss jetzt aber los. Es tut mir leid, ich habe jetzt noch einen wichtigen Termin. Endlich moderiere mal nicht ich ab. Soll ich abmoderieren? Kein Problem. Es war schön mit euch, es war wunderschön. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs cool, immer cool mit dir euch zu diskutieren und auch deine Kritiken immer wieder mega nützlich, Punex. Danke. Bis bald, Punex. Tschüss. Ciao, ciao. Und danke, dass wir die Gelegenheit hatten, so ein bisschen ausführlicher unsere Idee auch nochmal zu genau. Pitchen. Genau. Ich wollte auch noch was sagen. Zum Beispiel hier in der Gegend gibt es ein Netzwerk von Ärztinnen, die Menschen ohne Papieren und dementsprechend natürlich auch ohne Versicherung helfen, wenn sie irgendwelche gesundheitliche Probleme haben. Inwieweit wird darüber nachgedacht, um solche bestehenden Netzwerke mit einfließen zu lassen? Und gibt es das auch in anderen Städten? Das weiß ich gar nicht. Also ich habe auch schon mal mit Menschen hier in Berlin gesprochen, die so im Krankenhausbereich, wir haben sie, also Bruno, wir haben also Collab, die einer von denen wollte so ein FAQ, was machen Krankenhäuser im Stromausfall, schreiben. Also das heißt, ich weiß, dass es da embryonale Vernetzungen gibt. Wir haben die jetzt noch nicht. Also bei unserem mit Zukunftstrainingslager sind die nicht dabei, aber so in dieser entstehenden Kollapsbewegung wird schon, also solche Netzwerke werden geknüpft, aber es gibt, glaube ich, viel mehr, als wir auch nur ansatzweise einen Überblick haben gerade. Das glaube ich. Und wie man die alle findet, ist eine der großen Unbekannten. Ich glaube, am ehesten hat man da vielleicht erstmal die Chance, um Kontakte zu knüpfen oder die am weitesten sind, glaube ich, tatsächlich so Netzwerke, die medizinische Versorgung für Menschen jetzt schon anbieten, die keine Versicherung haben, aus was für Gründen auch immer. Also da habe ich in diversen Städten schon immer Flyer in diversen Cafés oder linken Orten auch ausliegen sehen. Und ich glaube, das sind vielleicht auch Strukturen, die sowas vielleicht erstmal unter anderen Voraussetzungen, aber prinzipiell schon mal angedacht haben. Aber sowas gibt es. Aber wir haben bis jetzt auch noch keine direkt jetzt in der Orga mitgefunden. Ja, ich spreche es an, weil wir ja, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gesprochen haben über Medikamente, die dann nicht mehr bekommen, die man nicht mehr so einfach bekommen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass über so ein Netzwerk da vielleicht noch einiges möglich sein wird. Mhm. wenn so eine Situation ja auch auftreten würde. Genau, das, den Punkt habe ich eingebracht und das würde ich dann gerne, weil auch so, wir kommen so langsam zum 1-Stunden-Slot und das ist immer so meine Aufmerksamkeitsspanne für einen Podcast. Aber basically, der Punkt kam von mir bei einem meiner ganz großen Angstszenarien. Also wer mich hier schon mal gehört hat, weiß vermutlich, ich bin HIV-positiv und ich nehme diese Medikamente und I'm totally fine, aber halt nur, wenn ich diese Medikamente nehme. Wenn ich sie nicht nehme, kann meine latente, also meine HIV-Infektion innerhalb von wenigen Monaten kann zu AIDS werden und so, bla bla bla, ich könnte inhaft ein Jahr tot sein. Das passiert übrigens jetzt schon Menschen in Subsahara-Afrika wegen der USAID und so weiter. In den USA wird jetzt schon angefangen, in Republican-Controlled States HIV-Positiven an den Medikamenten rumzuschrauben. Also die setzen zum Beispiel die Einkommensgrenzen runter, bis zu denen dir Medicaid, rauf, bis zu denen Medicaid dir noch die Medikamente bezahlt. Also hauen sie einfach ärmere HIV-Positive jetzt von den Medikamenten runter und versuchen es auf andere Arten und Weisen einzuschränken. Ich war vor ein paar Wochen, also einen ganz, ganz bewegenden Besuch bei der HIV-positiven Universität im Waldschlösschen. Das ist so das Headquarters der deutschen positiven Bewegung, insofern es diese noch gibt. Und saß da mit lauter Positiven und wir haben uns angefangen, auf eine Situation vorzubereiten, wo vielleicht zuerst die PrEP weggenommen wird, also das Medikament, also die HIV-Prophylaxe, wo dann vielleicht Geflüchteten die Medikamente nicht mehr gegeben werden und wo halt mittelfristig auch die Situation besteht, dass dann halt wieder dann irgendein AfD- oder CSU-Gesundheitsminister sagt, warum sollten wir diese Perversen ihren Lebensstil finanzieren? So, das sind ganz realistische Szenarien, auf die Vorbereiten halt für mich die Essenz von solidarischer Kollapsbewegung ist. Das ist jetzt auch eine Sache, die werden wir selbst auf dem Zukunftstrainingslager nicht machen. Ich wollte es auch nur erwähnen und sagen, die Themen, die wir jetzt im Zukunftstrainingslager trainieren wollen, sind nur eine kleine Auswahl davon, was alles gemacht werden muss. Punex und du, René, habt ja auch noch die ganze Nachbarschaftsarbeitsdynamik angesprochen. The whole point ist, wir müssen die ganze Arten und Weisen denken, wie wir politisch handeln, neu denken und neu aufstellen. Das ist mega viel Arbeit, aber wir hoffen halt, dass das Zukunftstrainingslager da ein Schritt in diese Richtung sein wird. Ja, das hoffe ich auch. Ich danke euch für das Vorstellen vom Projekt. Wir werden in den kommenden Monaten bestimmt nochmal darüber sprechen. Danke die Hörer und Hörerinnen fürs Zuhören. Bis bald. Danke auch von mir. Bis bald. Macht's gut. Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Ciao.